Silvana Koch-Merin fällt auf, auch in Brüssel. So groß, blond und gut aussehend sind wirklich nicht viele der 785 Abgeordneten im Europäischen Parlament. Und erst ihre Foto- und Fernsehauftritte. Die FDP-Europaabgeordnete ist ein Profi vor der Kamera und vermarktet sich selber so gut, dass professionelle Werber staunen. Meilenweit entfernt vom durchschnittlichen Europaparlamentarier, der schon dankbar sein darf, wenn er zum Redaktionsbesuch in der Regionalzeitung geladen wird. Aber der normale Europaabgeordnete kann auch nur mit drögen Inhalten punkten, mit seinem Einsatz für mehr Demokratie in Europa oder seinen Leistungen im Kampf um sicheres Spielzeug und für saubere Autos. Hochglanzfotos mit nacktem Schwangerschaftsbauch und Ballauftritte im Abendkleid gibt's nur von Koch-Merin. Deshalb setzt die FDP bei ihrer Europawahlkampagne auch nicht auf Inhalte, sondern auf Gesichter oder besser auf das Gesicht von Silvana Koch-Merin, das überall in Deutschland mit dem Spruch »Arbeit muss sich wieder lohnen« plakatiert wird. Da passt es so gar nicht ins Bild, was der Brüsseler Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung in sorgfältiger Recherche herausgefunden hat, dass nämlich die Europaabgeordnete Koch-Merin deutlich weniger arbeitet als andere Parlamentarier in Brüssel und Straßburg. Selbst wenn man die Tage herausrechnet, während derer die dreifache Mutter in der letzten Wahlperiode im Mutterschutz war, sieht die Anwesenheitsquote der FDP-Spitzenfrau mit 62% deutlich schlechter aus als die vieler anderer Europaparlamentarier, schlechter auch als die von anderen Abgeordnetenmüttern mit kleinen Kindern. In einer eidesstattlichen Erklärung von Silvana Koch-Merin heißt es dagegen, sie sei bei 76% der Plenarsitzungen anwesend gewesen. Eine Unterlassungserklärung, die Koch-Merin nach dem Artikel gegen die FAZ erwirkt hatte, wurde letzte Woche vom Gericht wieder aufgehoben. Martin Schulz, der SPD-Fraktionsvorsitzende im Europaparlament, sagte gegenüber dem Deutschlandfunk, Koch-Merins Projekt sei immer die Selbstdarstellung gewesen, nicht die politischen Inhalte. Deshalb setze man sich nun auch mehr mit ihrer Person als mit ihrer Botschaft auseinander. Der FDP-Slogan »Arbeit muss sich wieder lohnen« bekomme durch die Sache ohnehin eine ganz besondere Note, kommentierte Schulz. Aber lassen Sie mich einen Aspekt Ihrer Rede herausgreifen, die Energiesicherheit. Sie haben die fundamentale Bedeutung hervorgehoben. Ich stimme Ihnen zu. Energie ist das Grund. Als Vorsitzende der FDP-Abgeordneten im Europäischen Parlament spricht Silvana Koch-Merin in Plenarsitzungen. Sehr viel seltener sieht man sie dagegen da, wo die eigentliche Arbeit der Abgeordneten geschieht, in den Ausschüssen. Koch-Merin ist Mitglied im Haushalts- und im Haushaltskontrollausschuss, Ausschüsse, in denen die Mitglieder sehr viel arbeiten, ohne dass sich dies publikumswirksam vermarkten ließe. Auch die Vorsitzenden der CSU- und CDU-Gruppe im Europaparlament, Markus Ferber und Werner Langen, gehören diesen beiden Gremien an. Silvana Koch-Merin? Die sei doch so gut wie nie da, sagt Ferber, und Langen hat extra nachgeschaut. Im Haushaltsausschuss fehlte die FDP-Spitzenkandidatin an 4 von 5 Sitzungstagen, im Haushaltskontrollausschuss sogar an 9 von 10 Tagen.